Hallo und herzlich willkommen zum Kleiner Cast, der Podcast von Kleiner 3. Heute mit Lucy. Hallo. Mit Juliane. Hallo. Und mit mir, der Anne. Hallo. Wir haben uns heute ein Thema ausgewählt, wo wir sehr gespannt sind, was ihr davon haltet. Wir waren spontan sehr begeistert. Wir waren betrunken. Ja, genau. Es trug sich unter anderem unter dem Einfluss von Alkohol zu, dass wir Karaoke singen waren und auch ein paar Songs dabei hatten von so Backstreet Boys und Take That, und ich mich dann irgendwann so zur Gruppe drehte, während ich eigentlich gesungen habe, und so meinte so, wie wissen wir denn, wenn wir jetzt beim nächsten Mal Podcast über Boygroups singen? Also so ungefähr zitiere ich jetzt wortwörtlich. Und wir fanden das damals alle eine super Idee, so als nächstes Thema für die Episode, und auch nach der Ausnüchterung immer noch, was ja auch nicht ganz unwichtig ist. Man muss dann auch zu seinem Wort stehen. Ja, das auch. Aber wir fanden die Idee dann auch immer noch gut, weil es ist ja doch ein popkulturelles Phänomen, mit dem wir groß geworden sind. Eben. Und ich weiß nicht, ob wir alle große Boyband-Fans waren, aber das werden wir im Laufe der Folge rausfinden. Auf jeden Fall. Aber vielleicht steigen wir auch direkt damit ein, ne? So erstmal zu gucken, von wem waren wir denn so Fan, weil also ich habe jetzt auch nochmal so ein bisschen recherchiert, und es ist halt auch krass, also es gibt ja auch einfach so unglaublich viele. Es ist Wahnsinn, es gibt so viel mehr, als man eigentlich kannte und als man dachte. Wobei ich vielleicht schon mal vorweg sagen muss, also die ganze One Direction und Jonas Brothers Generation, die können wir, glaube ich, heute nicht abdecken. Wir sind jetzt eher so... Nee, weil wir zu alt sind. Genau. Sind so alt. Nein. Yeah. Ich meine, es ist schon ein Wunder, dass wir uns noch an die Hansen-Brüder erinnern. Und das ist echt schon prähistorisch. Das stimmt. Also. Bob. Wobei ich die jetzt ja nicht nie so als 90er, klassische, ne? Boyband empfunden habe. Ja. Aber die habe ich ja nie so als Boygroup empfunden, weil... Ja, weil sie Instrumente gespielt haben. Genau. Und sie haben Instrumente gespielt, das war ein großer Unterschied. Und man konnte sie quasi nicht... Sie haben sich selber zusammen gecastet, qua Geburt. Das waren Brüder, die konnten nicht anders. Die sind aufgewachsen. Aber Jule, dann fang du doch vielleicht mal an. Was waren denn so deine Boyband-Favoriten? Das Wunderbare ist, dass ich wie immer den weirden Weg gegangen bin und überhaupt keine Boybands gehört habe, als ich ein Teenie war. Why am I not surprised? Aber in meinen 20ern ein umso schlimmeren Fall in das Boyband-Hole hatte und Boyband-Hole ist schön. In einen tiefen Strudel Gary Barlow betreffend geriet. Und etwa Gary Barlow Single? Nein, so tief ging der Strudel nicht, Gott sei Dank. Also Take That. Aber ich mochte sozusagen die Comeback Take That sehr gerne. Und das ist allerdings sehr ungewöhnlich. Ja, ich fand das irgendwie, da habe ich so, glaube ich, große Teile meiner Jugend nachgeholt. Und ist es nicht so, wie wenn man die mittleren Star Wars Filme mag? Entschuldigung. Ich mag ja gar keine Star Wars Filme, was auch sozusagen. Hier müssen wir jetzt abbrechen. Nein. Aber es war vor allem, macht das mir große Gewissenskonflikte, weil ich ja auch Robbie Williams in seiner Anfangsphase als Solokünstler sehr mochte. Und es wurde dann ja auch schnell ruchbar, dass er und der Gary Barlow, das musikalische Gehirn hinter Take That, ich nicht müde werde zu betonen, einen schlimmen Fallout hatten und da war ich sozusagen meinen Loyalitäten gesplittet. Aber ich weiß noch, während dieser akuten Boygroup-Zeit in den 90ern fand ich das total peinlich und doof und habe die anderen Mädchen in der Schulklasse irgendwie nicht verstanden, dass die kreischen und Ohnmacht fallen, wenn sie irgendwie Justin Timberlake sehen. Ich weiß noch, das Krasseste, aber so sinnbildlich für diese Zeit war, dass ich irgendwann auf der Federmappe einer Mitschülerin das Wort Brain entdeckte, dann rausfand, dass sie Brian meinte, von den Backstreet Boys. Großartig. Und die nächsten 3 Jahre der Schulzeit damit verbrachte, diesen Fehler wieder zu berichten, allen, die es hören wollten oder auch nicht. Schön. Die freut sich bestimmt auch, wenn sie das jetzt hören sollte, ja. Brian. Nadine Rohe represent. Brian the Brain. Okay. Brian the Brain of the Backstreet Boys. Aber das heißt, dann war Brian nicht der mit den Locken? Es gab fast immer einen mit den Locken. Locken und ziemlich eng stehende Augen. Es war auf jeden Fall der mit dem Herzfehler. Oh. Ja, ja, oh da mussten God. Sie die Tour unterbrechen, damit er wegen dieses Herzfehlers behandelt werden konnte. Das ist die Art von Trivia, die man sich jahrzehntelang merkt, oder? Das ist so schlimm. Ja. Das ist Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Aber das heißt, du bist heute nicht mehr Fan oder du betrachtest das einfach so als eine Evolutionsstufe? Oder wie? Ich würde sagen, es war eine Evolutionsstufe. Ich habe das Take That-Konzert gesehen in Berlin irgendwann, wo sie so eine, da war dann Gary nach Vegas gefahren und hat sich inspirieren lassen und hatten sie eine riesen Bühne mit irgendwie einem Piano, was von der Decke kam. Aber das war quasi so Reunion-mäßig. Das war Reunion und das war wirklich so einfach N20er Quarter-Life-Crisis und das war großartig, aber that was it. Und jetzt inzwischen sind wir ja so weit, dass Take That immer einer weniger wird jedes Jahr. Ja. Das finde ich sehr, sehr bedauerlich. Und, aber es gibt sie noch, das finde ich halt schon krass. Ja. Also die sind noch da. Ich empfehle dazu zu der sozusagen der gesamten Genese der Geschichte des wunderbare Video Star Stories Take That. Kann man auf YouTube gucken. Ist eine Serie, wo Promi-Biografien immer so erzählt werden, wie die Promis sie gerne erzählen würden. Und es ist also sehr bitterböse und sehr witzig. Und Gary Barlow ist irgendwie ein Geizhals, der sich ein Bungalow kauft von seinem Geld. Und inzwischen wissen wir, okay, er hat Steuern hinterzogen. Allegedly wahrscheinlich. und so, das ist so momentan mein Level von Boygroup-Berührung. Also wohlwollender Spott, würde ich sagen. Aber wenn ich ehrlich bin, natürlich, wenn jetzt. Also auf so einer semi-ironischen Ebene auch. Ja, ja, ich bin so ein furchtbarer Mensch, der Dinge ironisch mag. Aber es gibt so ein paar Take That, die mag ich nicht nur ironisch. Also die mag ich wirklich gerne. Ich kenne überhaupt keine neuen Take That-Lieder. Wirklich, das hat bei mir komplett mit ihrer Trennung. Also ich kenne noch die Post-Robbie erste Trennung oder erst, weiß nicht, es war ja irgendwie. Genau. Die kenne ich noch. So Never Forget. Ja. Und das habe ich auch, also ich habe das nicht gehört im Sinne von, ich hatte irgendwelche Alben oder so. Das musste man ja auch nicht. Ich habe damals Viva und also, wenn man nicht, ich war nie so eine krasse Albenkäuferin, jedenfalls nicht zu dieser Zeit. Und ich habe so frühe bis Mitte 90er habe ich Bravo TV geguckt. Und da gab es halt immer die aktuellen Musikvideos und da mochte ich Take That. Also ich muss sagen, ich glaube, wenn ich eine Boyband sagen sollte, die ich irgendwie ganz gerne gehört habe und wo ich irgendwie Songs kenne, dann wäre das an der Spitze Take That. Gleich, aber relativ gleich auf mit Backstreet Boys und dann Fun Fact, weil meine Schwester die auch ziemlich gut fand, ich hoffe, sie wird mir das jetzt nicht übel nehmen, dass ich das enthülle, East 17. Die großen Konkurrenten. Und East 17, was wir, glaube ich, an denen mochten schon damals, war, dass die irgendwie immer so ein bisschen mehr als die Bad Boys inszeniert wurden. Und die hatten ja auch die Mütze falsch rum auf. Genau. Und der eine hatte so einen Goldzahn. Ja. Und damit war ja schon schlimmer klar. Schlimmer Finger. Und sie sorgen bis heute für auch hier absurde Trivia, denn Brian Harvey fiel einst aus seinem Auto und wurde rückwärts von seinem eigenen Auto überfahren. Oh Gott, er nennt es a freak accident und das ist immer noch mein Lieblingsbeispiel für a freak accident. Jule, wie weißt du solche Dinge immer? Nichts, worauf ich stolz bin, aber ich merke mir absurde Todesarten. Weil ich immer, aber er ist nicht gestorben, oder? Nein, er ist nicht gestorben. Okay. Das stimmt. Also absurde Nahtodesarten vielleicht auch. einfach, weil ich panische Angst habe, dass mir sowas passiert. Okay. Und ich möchte nicht, ich stelle mir immer die peinliche Beerdigung vor, wenn man auf eine unglaublich absurde Art und Weise gestorben ist. Und alle müssen insgeheim kichern. Ja, das ist doch furchtbar. die sollen alle betroffen sein. Also wenn ich jemand aus meinem Auto falle und mich rückwärts selbst überfahre. Wir werden nicht kichern, wir werden sehr traurig sein. Ja. Ihr werdet auch kichern, es wird auch okay sein. Aber verschweigt es einfach. Okay. Ja, aber E17 großartig. E17, ja. Da, aber trotz allem war das für mich irgendwie so Musik meiner Jugend und tatsächlich auch, die war zugänglich und die war da und weil ich war niemand, der so ein Musik-Nerd war, damals nicht und heute nicht, dass ich irgendwie so voll Sachen gekannt hätte, die nicht Mainstream waren. Und in meiner Teenager-Zeiten war ich das noch im Quadrat. Also da war ich einfach, egal, wir wollen jetzt nicht zu sehr abschweifen, um meine musikalische Reputation zu bewahren. mein Gott, es gibt sie nicht. Ich hatte auch ein Von und Blondes Album. die waren auch bei Bravo TV. Nee, also ich meine, ja, da war aber dann. Kann es sein, dass das Bravo TV auch einfach, also das mal vielleicht als These aufzustellen, einfach auch noch nicht ganz so, meine, heute gibt es glaube ich auch gar nicht mehr, aber es war halt nicht ganz so krass Mainstream, in Anführungszeichen, oder bestimmte Künstler wurden einfach sehr schnell eingefüttert in den Mainstream, naja. Sodass es keine großen Unterschiede gab und keine Distinktionsmerkmale. Ich meine, wenn du Nirvana-Fan warst, hast du früher oder später auch irgendwas über Nirvana bei Bravo TV gehört, so, also. Bravo TV hat halt immer die Bravo Charts gezeigt und das waren halt das war ja weiß ich nicht eine gute halbe Stunde lang Musikvideos und auch noch länger und das waren halt die Bravo Charts und das heißt, das war das, was die Leserinnen und Leser gehört haben und gewotet haben, wenn ich das richtig verstehe. Und zu der Zeit war das dann halt auch, weil das waren die 90er, dann war das von Offspring bis Take That eine Bandbreite. Ja, also das war da halt alles drin und das war nicht nur Pop, ja, aber ja, auch R&B. Ja, genau, es war R&B, es war so dieses, wie nannten wir das damals? Crossover. Nee, Crossover ist eher frühe 2000er. Alternative. Ja, und halt so diese grungigen Ableger, wie hießen noch die mit diesem furchtbar traurigen Lied, Runaway Train, solche Sachen irgendwie. Soul Asylum. Oh ja, das war halt so eine ziemliche Mischung eigentlich, muss man sagen. Stimmt, ja. Ich fand eigentlich, dass die Musik der 90er, da war viel Gutes. War nicht alles schlecht. Das war nicht alles schlecht. Wir sind genau aber 13 Minuten im Podcast. aber ich war trotz allem nie so Fan, dass ich irgendwelche von denen verknallt gewesen wäre. Und sowas ist mir schon passiert. Das ist auch schon damals, waren es immer mit Schauspielern. Also ich war ja immer auf Schauspiel abonniert. Aber oder dass ich unbedingt die Alben haben wollte oder dass ich unbedingt auf ein Konzert wollte. Nichts von alledem. Also von daher, für mich anders, ja. Hat es schon... Ja? Ja, entschuldige. Nee, du, zu Ende. Ich will jetzt erstmal von Anne hören. Ich werde das später anfügen. Also bei mir war das tatsächlich irgendwie, glaube ich, wahrscheinlich sehr klassisch, wenn ich so zurückblicke. Bei mir war das auch fokussiert auf Take That. Und es hat angefangen damit, dass ich irgendwo einen Auftritt von denen gesehen habe. Wahrscheinlich irgend so was wie Wetten, das oder so ein Quatsch. Also so eine fette Samstagabend, deutsches Fernsehen, eine große Show. Und das war Could It Be Magic. Die haben das ja gecovert, was ich natürlich damals nicht wusste. Mhm. Damals dachte ich, das haben die alles selber geschrieben. Mhm. Ich meine, im Vergleich haben die ja noch, Julia hat's ja schon gesagt, Gary Barlow ist ja selber gemacht. Genau, ist mehr selber gemacht als jetzt bei anderen Bands, die man da so kennt. Aber genau. Der Selbermacher. Ist der Self-Made Man. Ja, und dann habe ich die halt gesehen und war direkt sehr verschossen in Robbie. Der hat das ja auch gesungen. Gott, jetzt, wo du sagst, ist mir wieder eingefallen. Ich war in Mark Owen verschossen. Ha! Siehste? Aber ich war 13. Ja, eben. Also, außerdem sah der so aus wie der Typ, in den ich auch verschossen war. Ja, perfekt. Ja. Perfekte Projektionsfläche. So. Der war dann sogar mein erster Freund. Nicht Mark Owen allerdings. Ich wollte gerade sagen. Mark Owen war unglaublich klein. Daran erinnere ich mich. Der war unglaublich klein. Und er hatte eine Schildkröte als Haustier. Ich glaube, eine Schildkröte oder ein Leguan. Ich glaube, es war ein Leguan. Meinst. Oh Gott. Okay. Es gab ein Fanvideo, wo er mit diesem Leguan aufgetreten ist. Interesting. Naja, jedenfalls habe ich das im Fernsehen gesehen und dann war wirklich so dieser klassische Weg, okay, ich finde die gut, wie heißen die? Aha, Take That, wie heißt das Album? Bin Take That and Party, als nächstes gekauft. Und dann hatte ich halt Take That and Party, also allein dieser geile Name, oder? Das war unglaublich, auch dieses Cover war unglaublich. Ja. Das war doch als Nigel Dingsbums, ihr Manager, sie durch... Nigel Martin Smith. Richtig, und er hat sie in sämtlichen Gay-Clubs Großbritanniens auf die Bühnen gestellt, damit sie Bühnenerfahrung sammeln. Ja. Und die Jungen waren irgendwie gerade vom Rübenlaster gefallen, wussten nicht so richtig, was ihnen passiert, und hatten Lederkleidung an. Das sind das immer noch ja schöne, schöne Bilder, an die ich mich gerne erinnere. Das ist ja auch in dem Could It Be Magic Video sehr extrem. Also so mit so Latzhosen und oben ohne und so und Stirnbänder. Das ist sehr homoerotisch. Das ist sehr homoerotisch und das habe ich damals null gepasst. Ich auch nicht, aber also, das ist rückblickend total geil. Aber rückblickend ist es total faszinierend, dass man da sozusagen so eine ja, man kann sagen, aus der Sicht von einem Teenager-Mädchen war das so eine verspielte Erotik, die irgendwie sowas so ein bisschen, ich weiß es nicht, das hatte sowas wie, naja, so gehen Leute in Clubs oder, ich meine, es waren auch die 90er und naja, keine Ahnung, schaut euch mal Bilder von der Love Parade an. Ich wollte gerade sagen, nicht so weit. Wir waren damals, also bauchfrei war ja Standard. Leider, ja. Aber ich bin ganz froh, dass das nicht aus ist. Es ist wieder da. Outfit-mäßig war der größte Skandal, in Anführungszeichen, von Take That, das Shore-Video, als mit den roten Netzhemden auf die Bühne kam. Und ich glaube, Howard oder Jason, einer der beiden Tänzer, wie ich sie jetzt mal abfällig nennen möchte, der hat nicht so viel gesungen, sagt man da. Ich glaube, es war tatsächlich Howard. Der ist in diesen Star Stories, wird er übrigens nur mit einem Chewbacca-Heulen dargestellt. Das nur am Rande. Schön. Aber der hatte sich dann Dreads auch noch machen lassen. Und das war ein unglaublicher Skandal im Bravoland. Das weiß ich noch. Also das war dann so. Aber nicht, weil Cultural Appropriation, sondern einfach, weil sie dachten, es sieht scheiße aus. Nee, gar nicht. Das war nicht das Thema. Einfach so, krass, was hat der für Haare? Und was haben die für Hemden und so. Ich erinnere mich auch, war das nicht bei Relight My Fire? Oder ich weiß nicht genau, sie hatten in irgendeinem, da hatten sie auch so krass hohe Schuhe an und so Lackhosen. Also sie hatten schon ein paar Videos, auch als sie dann schon relativ erfolgreich waren, wobei ich überrascht feststellen musste, dass sie gar nicht so erfolgreich waren, wie ich immer dachte. Also sie waren sehr erfolgreich, aber zum Beispiel in den USA ja gar nicht so sehr. Und irgendwie Backstreet Boys hat mehr als doppelt so viel verkauft. Ja. Sie haben da schon ein bisschen, es ging manchmal so ein bisschen in so Drag-Richtung gefühlt, ja, oder? Ja, also, wobei das man da auch sich fragen kann, ob Heterosexualität in den 90ern da einfach noch ein bisschen in andere Richtungen ging. Also da gab es ja die Metrosexuellen und David Beckham und ich will jetzt damit gar nicht sagen, dass die da so Mordsgeschlechterrollen aufgebrochen hätten. Aber es war zumindest so, dass irgendwie in puncto Maskulinität, heterosexuelle Maskulinität so ein bisschen mehr drin war. Mhm. Also ist jetzt auch hier in der Techno-Szene mit irgendwie Mordsfrisuren und Make-up gab es da ja zum Teil auch für Männer und so. Oder wie seht ihr das? Ich weiß nicht. Naja, und es war auch einfach unglaublich sexuell aufgeladen, die Videos. Also was jetzt unglaublich sexuell aufgeladen? Also für Teenie, aber nicht so offensichtlich, fand ich. Also teils. Guck dir mal Prey an. Prey. Oder ja, okay, Ding, ja. Wo die dann noch im Regen stehen und gerade die Tänze. Also Prey nicht mehr so Strand und Wasser und so. Ja, aber ab einer bestimmten Zeit hatten die keine Oberbekleidung mehr an, die Jungs. Nie. Prey war sowas so ein bisschen Esoterisches und so ein bisschen, als wenn sie alle Yoga machen in Schwarz-Weiß. Der Einzige, der immer noch ein Hemd tragen musste, war Gary Barlow. Das muss man nochmal ganz klar sagen. Der war wohl nicht so durch drin. Genau 2 Sekunden in seinem Leben Sixpack. Und Gary, I love you. We are the same people. Der hatte lange diese Stachelfrisur auf jeden Fall. Das war auch so 90er. Diese hochgespikten Sachen da. Ich aus. Diese Frisur war nie eine gute Idee, zu keiner Zeit. Ja, aber die waren schon ein bisschen weniger, weiß ich gar nicht, wie ich das nennen soll. Also die haben, glaube ich, mehr versucht, als dann solche Bands wie NSYNC oder... Oder Backstreet Boys. Ja, oder Caught in the Act oder sowas. Das war dann wobei, richtig Caught in Retorte. The Act war halt einfach, Caught in the Act war ja super. Also ich finde, es ist sehr bezeichnend, dass Caught in the Act aus den Niederlanden kam und das Gefühl hat, da kam oft so Pop her, der so pastellig und bubbelig und verspielt, aber auch schon mit dem Bewusstsein, dass das ein bisschen albern ist und also so ein bisschen fröhlich. Ich erinnere mich einfach an dieses eine Caught in the Act Video, was nur in so Pastell- und Neontönen und ihre Lippen haben so... Sind das nicht alle von denen? Nicht alle. Da gibt es aber eins, was so besonders und sie sehen aus, als wären sie so, als würden sie wirklich glänzen... Also eingeölt und... Stimmt, ich erinnere mich an irgendwas mit viel Öl. Und das war halt auch wieder ganz klar, dass sozusagen hier es sozusagen 2 Zielgruppen gibt. Ja. Also sozusagen Zielgruppen über Geschlechter, sexuelle Orientierung hinweg. So ja, rum. Ja. Aber das war auch die erste Band, wo ich später erfuhr, dass es Leute gibt, die den nachreisen, die den so hinterherreisen auf Konzerte. Weil die natürlich auch in diesem Deutschland-Niederlande sozusagen Umkreis viel Gewicht haben. Wie ging es euch denn? Hattet ihr auch so Mädels in der Klasse, die auf Konzertreisen gegangen sind? Nee. Also ich hatte das. Nee, das tatsächlich nicht. Aber ich habe glaube ich, wenig gehabt, mit denen ich das so teilen konnte. Ich weiß auch nicht, ich war jetzt nicht so abgedreht, was das anging. Und letztendlich, ich war tatsächlich ganz froh, als Take That sich getrennt haben, da war ich schon aus dem Gröbsten wieder raus, da war mir das eigentlich relativ wurscht. Und dann waren aber dann auch bei Bravo TV Die Mädels, die ganzen Suicide Hotlines. Genau. Okay, gut, ich will das nicht verharmlosen. Plötzlich wurde das so dramatisiert. Vielleicht nicht direkt Suicide, aber so Helplines und sowas. Doch, da wurde schon auch drüber geredet. So. Ja. Also letztendlich ist das ja auch gut. Also ich meine, wenn du da sowas durchmachst. Wurde thematisiert, ja. Dann finde ich schon auch wichtig, das anzusprechen und nicht jetzt irgendwie zu veralbern oder sowas. Aber ich war tatsächlich einfach nur froh, so boah, gut, dass ich jetzt da nicht mehr so drin hänge, damit es mir jetzt irgendwie nicht scheiße geht. Also von daher. Aber das war interessant, das so wahrzunehmen. Also ich wüsste gar nicht, ob es heute irgendwie ähnliche Fälle sozusagen gibt. Also damals fühlte sich das einfach alles noch sehr global irgendwie an. Andererseits, wenn ich dann gucke, Take That in den USA eigentlich so, yo, who are Take That, so. Mhm. Dann war das natürlich wieder sehr auf Europa irgendwie auch konzentriert. Du hast es, glaube ich, ne? recherchiert. Take That hat auch zuerst in Deutschland so ein bisschen den Markt erobert, also neben England. Bei denen weiß ich das jetzt gar nicht so genau, aber es waren definitiv andere, also jetzt eher so Backstreet Boys und so NSYNC, die wirklich gezielt in Deutschland gestartet sind mit ihren Sachen. Also die sozusagen zuerst auf dem deutschen Markt und dann auf den deutschsprachigen losgelassen wurden, um da sich so eine Fanbase zu erspielen und da die Charts zu stürmen und dann damit so den europäischen Markt zu knacken und dann darüber auch in den USA dann zu landen. Also das war tatsächlich eine Zeit lang, und ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber es war so bei einigen Bands so eine Strategie, die da so eingesetzt wurde. Das fand ich auf jeden Fall ganz spannend jetzt so beim Nachlesen. Also weil, offenbar der deutsche Markt sich da irgendwie besonders gut zueignet, ich weiß es nicht. Naja, Hatte sicherlich was mit den Plattenverkäufen, es hatte sicherlich was mit den, einfach damit zu tun, dass es ein großer Markt ist, ein relativ großer Markt auf kleinem Raum, den du schnell bereisen kannst, also für so eine Amis, so eine Tour, ich hätte fast Blitztour gesagt, das nehme ich zurück, aber Tour ja, die, Deutschland. Gut, dass du es nicht gesagt hast. Die wussten auch, dass man von Deutschland Europa einnehmen kann. Oh my God, you went there. Hätten wir das jetzt auch drin? Entschuldigung. Das ist was unser erster Goodwin im Podcast zum Thema Boybands. Ja, ist doch auch mal was. Da wäre doch auch niemand drauf gekommen vorher. Ja. Nee, glaube ich auch nicht. Aber um nochmal auf dieses Thema so globales Aufregungspotenzial zurückzukommen, ich glaube, wenn jetzt jemand wie Justin Bieber zum Beispiel verkündet, dass er irgendwie aufhört, Musik zu machen, dann werden es die gleichen sehen. Das ist ja das total Interessante an diesem Boygroup-Phänomen, dass es ein generationsübergreifendes Phänomen ist. Also selbst, weiß ich nicht, wenn man sich eben die Aufnahmen von den Beatles anguckt und von den hysterisch in Anführungszeichen zusammenbrechenden Frauen und dann vielleicht die Stones noch und die Beatles, die ja dann auch genau deswegen nicht mehr live aufgetreten sind ab einem gewissen Punkt. Ich meine, das fand ich irgendwie so geil, so nachdem, also es war auch anstrengend, weil eigentlich wären die wahrscheinlich gerne noch getourt, aber es war irgendwie so ein Punkt, wo sie sagten, das ist alles zu krass, das machen wir jetzt nicht mehr. Ja. Aber es ist interessant, dass das über Jahrzehnte hinweg ein bewährtes Rezept ist, was einfach immer noch funktioniert. Sicherlich ist es jetzt nicht gerecht, die Beatles auf eine Stufe zu stellen mit irgendwie, keine nicht Ahnung, mit Call in the Act. Call in the Act oder so, natürlich nicht. Einfach Musiker, aber so trotzdem, ne, dieses Ding, weibliches Begehren auszulösen und zum Attraktionspunkt zu machen, das ist schon interessant, dass es sich so lange bewährt hat und immer noch bewährt. Ja. Es gab ja, also ich finde ja immer so, ich fand das so ein bisschen schwer zu fassen, habe ich tatsächlich festgestellt. Oder für mich habe ich irgendwie Boybands immer so als ja schon eher darauf oder als die bezeichnet, die halt zwar singen, aber keine Instrumente spielen und dann eben auch in so einer Choreografie tanzen und dann vielleicht auch noch wirklich so zusammengecastet wurden. Also wo du einfach so ein künstliches Konstrukt hast, wo du ja eben bei vielen anderen Bands schon hast, die haben sich zumindest, die kennen sich schon seit Kindertagen und sind da irgendwie zusammengekommen. Ja, haben schon, genau. So. Ja. Also das finde ich schon noch so ein Unterschied irgendwie. Andererseits, wenn du zurückblickst, so Boygroups gab es in dem Sinne dann, oder nicht jetzt in der Definition, aber gab es im Grunde schon so seit den 60ern auch. Also, ja, seit dem Beginn der Musikindustrie. Also sind Leute einfach zusammengecastet worden. Ne? Ja, aber auch sowas wie die Jackson 5 zum Beispiel, die haben auch als Boygroup gesehen und auch mit die zweiterfolgreichste laut Wikipedia immer noch. Das finde ich schon krass. Ja. Ich denke, es kam mit der organisierten Popkultur, also mit der Musikindustrie und dem Aufkommen von eben Popbands generell. Also ich weiß, dass als die Monkees, das war doch... When I saw her face, das war doch a believer. Auch die sind eine, das, ja. Das ist nicht eine gecastete Band. Ich die, waren nicht auch, genau. Die waren die erste so genau, zusammengecastete. Die war die erste zusammengecastete Band und das ging schon unheimlich früh los und dann war halt klar, da ist sozusagen ein Erfolgsrezept verborgen. Genau, die waren auch tatsächlich nach dem Vorbild von den Beatles, weil sie eben gesehen haben, da funktioniert. Und wegen der Monkees wurde Pavel Chekhov in Star Trek Raumschiff Enterprise in die Originalserie reingeschrieben. Denn er hat eine Monkeys-Frisur. Man wollte dieses, es war ja auch eine Kinderserie am Anfang, man wollte dieses Publikum begeistern, was die Monkeys mag. Pavel Chekhov, inspiriert von The Monkeys. Useless knowledge. Jule, du bist eine absolute Quelle der popkulturellen Trivia. Es ist eine Freude. Ja, Queen. Allerdings. The Queen of Trivia. Es ist wirklich eine Freude. Ich tue sowas immer, versuchen heimlich während solcher Sendungen auf der Wikipedia nachzuschlagen und dann merkt man immer, dass ich kurz nichts sage und so. Aber du, bei dir kommt es aus der Pistole geschossen. Keine Wikipedia. Das wirklich Schlimme ist, dass all dieses Wissen wirklich wertvolle Hirnzellen blockiert, aber... Ich glaube gar nicht. Ich habe mich damit einfach abgefunden. Du hast bestimmt einfach ein sehr großes Gehirn. Nee, ich bin auch einfach jetzt... Ich bin zu alt, um das noch zu ändern. Ich akzeptiere mich, wie ich bin. Ja, das ist gut. Aber, sag du so. Zum Thema dieses Erfolgsrezepts. Warum das natürlich aufgeht, ist, dass... das ist immer nur eine sehr kurze Phase, glaube ich jetzt. Also gerade so, wenn es so an Teenager-Mädels gerichtet ist, was es nicht notgedrungen sein muss. Und wie gesagt, die Musik, die war ja einfach so da und die lief dann irgendwie. Und dann haben die natürlich alle möglichen Menschen gehört. Und heute verbinden die alle möglichen Menschen mit den 90ern. Man kann diese Texte und es war halt einfach nur, Musik in einer bestimmten Zeit. Aber jeweils. Aber dass man sozusagen so ein richtiger Fan ist oder wurde, das ist ja häufig sehr kurze Phasen. Und selbst wenn wir jetzt irgendwie darüber reden, was für Bands man so kannte, da gibt es wirklich von, man ist irgendwie, hat 2 Jahre Altersunterschied und schon da hat man einen anderen Fokus oder so, weil es in so kurzer Zeit so viele auftraten und sich wieder trennten oder keine Ahnung. Und aber was ich spannend finde, ist zu fragen, wie kommt eben dieses, was bedeuten diese Bands für junge Mädchen? Und ich finde ganz interessant, dass wir, dass man sich nicht so einigen kann, sind die jetzt harmlos im Sinne von, sie sind so irgendwie steril, unsexuell oder sind sie sehr sexualisiert? Weil auf den ersten Blick würdest du sagen, guck dir das an, die sind total sexualisiert. Ich meine, bei Take That war das sogar relativ krass irgendwie. Oder ja, es gibt ja immer mit den nackten Oberkörpern und so eingeölt und was weiß ich. Und dann tanzen sie da so rum. Und auf der anderen Seite hatte ich immer das Gefühl, ist es eigentlich so eine ganz distanzierte, unwirkliche Sexualität. Also die so nichts mit, die so sehr in so eine Fantasiewelt passt. Irgendwie, in der eigentlich nichts passiert, in der man auch selber ja total die Kontrolle darüber hat, wie weit diese Sexualität geht. Weil die eigentlich wirklich nur so eine, wie so Blaupausen oder wie so. Ja, das meinte ich vorhin auch mit Projektionsfläche. Das ist schon auch ein Bestandteil dieses Konzepts, nicht zuletzt auch, wie es sich dann weiterentwickelt hat mit diesem Schema, da hast du dann den älteren Typen, dann hast du den sportlichen, ja, Boys. Genau. He was my guy. Dann hast du den irgendwie so den Schwiegermuttertypen, dann den ganz jungen. Ja, ne? Yeah, immer den Babyface-mäßig. Es ist immer ein Babyface dabei. Also das ist schon interessant, wie es dann sozusagen für jeden Geschmack was dabei. Ja. Wobei ich bei Take That speziell auch irgendwie so eine Entwicklung durchgemacht habe, wo ich mal irgendwie jeden irgendwie gut fand. Also ich hatte dann so meine Robbie-Phase, ich hatte so meine Mark-Phase, ich hatte eine Gary-Phase, ich hatte eine Howard-Phase, nur Jason hat mich irgendwie nie gekriegt und den finde ich aber heute eigentlich da ganz gut aussehend. Also interessant irgendwie, das habe ich damals gar nicht natürlich so reflektiert, aber dass ich sozusagen mal alle so ausprobiert habe für meine Fantasie. Aber das ist ja schon, also das ist ja eigentlich auch irgendwie der Kern des Ganzen, dass es einen Raum bietet für Mädchen, jemanden nur wegen seines Aussehens richtig geil zu finden. Also die müssen nicht irgendwie, klar, die singen vielleicht auch noch ganz gut und bewegen sich ganz schön und mögen vielleicht auch Leguane, aber es ist halt so ein total harmloses Begehren möglich, also oder so ein Testfeld, ein Experimentierfeld, ein Labor. Ja. Und ich glaube, das erklärt den anhaltenden Siegeszug dieses Modells, weil es einfach so lange ist, junge. Ich liebe das ja auch. Es gibt ja jetzt tatsächlich schon wieder eine Runde so Trickfilmserien, die so ein Publikum einerseits bei Jüngeren haben, aber auch bei Älteren. Und es gibt zum Beispiel bei Gravity Falls, kann ich dann auch nochmal in die Links packen, da hatten wir auch schon Artikel zu, gibt es die Boyband Several Times. Was auch schon, der Titel ist schon, es ist quasi total, so meta. Es ist so großartig, vor allem, die sehen wirklich eigentlich alle gleich aus. Die haben nur mal, der eine hat halt einen Hut, der andere hat einen Bart, der andere hat eine andere Frisur, aber die sehen eigentlich alle gleich aus. Und sind auch eher so alle wie in der Hamsterzucht irgendwie hergestellt. Und die haben halt diesen, da siehst du dann mal so einen Ausschnitt, so einen Clip, wo die halt singen und dann sagt der eine so, we are non-threatening, so extra. Das ist, also hast du dann ja schon die Meta-Ebene so drin. Das ist so großartig, wie dann wiederum diese Popkultur den Teil der Popkultur aufbereitet. Also ich mag das total gerne. Es gibt auch eine schöne Bob's Burgers-Folge, wo Tina unbedingt auf das Konzert von dieser... Boys for Now. Ja. Auch das wieder sehr meta. Und sie dann auch selber beschreibt, wie sie eine so Phase hatte, wo sie das Babyface, ich weiß nicht, Bubu, of course, wo sie den mochte, aber jetzt ist sie reifer geworden. Jetzt und deswegen, Maxi Griffin, glaube ich. Ja. Ja, also und da dann natürlich auch wieder sehr schön, um kurz nochmal diese Serie zu loben. Die müssen wir auch nochmal verlinken, da hatten wir auch schon einen Artikel. Genau. Ja, dass ihre kleine Schwester dann auf einmal auch von dieser Leidenschaft ergriffen wird, obwohl sie das furchtbar findet und es dann sozusagen sich selber austreiben will, indem sie den Angebeteten ins Gesicht schlagen will. Einfach eine Scheuert. Ja. Aber das ist die Folge ist tatsächlich sehr, sehr schön, weil Louise ist ja jünger als Tina und die Folge zeigt das eben sehr gut, dass sie da eigentlich so denkt, so Jungs, weiß nicht, interessiert mich nicht. Also es ist natürlich jetzt also wieder sehr heteronormativ gedacht, also da können wir ja gleich auch nochmal drüber sprechen. Mhm. Sie in dem Moment, wo sie die dann halt da auf der Bühne sieht, plötzlich feststellt, so Moment mal, irgendwas passiert da mit mir, irgendwie finde ich das jetzt doch gut, scheiße, ich will das gar nicht gut finden, stellt das wieder ab, wie komme ich da jetzt drauf klar? Also tatsächlich so diese, naja, schon auch verwirrenden Gefühle, die sich da so einstellen, so plötzlich finde ich was gut, wo ich vorher eigentlich gar nicht... wo ich keinen Bezug zu hatte. Ich fand, das hat die Folge echt super rübergebracht und natürlich auch noch sehr, sehr lustig, wie immer. Ja, aber was man daran halt auch ganz schön sieht, ist, dass mittlerweile sozusagen Boybands als sozusagen popkulturelle Entität einfach sozusagen sowas ist, was, wo sich jeder was darunter vorstellen kann und was sozusagen, ja, auf das man so zurückgreifen kann in so Erzählungen und womit man dann sozusagen spielen kann. Ich mag es auch, die machen dann sehr natürlich, weil Bob's Burgers besteht sehr viel aus Wortwitzen, die machen dann sehr großartige Wortwitze dann mit den Lyrics von der Band, von Boys for Now. Und ich hätte When I see you, I fall apart like a zombie. Also dann haben sie quasi so ein so ein Video gedreht, haben sie halt so ein Video, was sehr orientiert ist an Everybody von den Backstreet Boys, also auch so mit Halloween, Scary Theme. Das Video mochte ich. Ja. Das war gut. Wir hatten da vorhin kurz drüber gesprochen, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, aber mir ist beim jetzt nochmal so ein paar Sachen durchgehen echt aufgefallen, ich fand die Backstreet Boys sind ganz schön generisch. Also ich fand so einige Sachen... Ich finde, es ist auch auffällig, dass es eine Band ist, wo keiner danach den Aufstieg geschafft hat. Also bei NSYNC begann man... Stimmt, bei NSYNC ist es immer Justin, Robbie Williams hat es groß geschafft nach Take That, aber die Backstreet Boys, dafür, wie erfolgreich sie waren, ist das total erstaunlich, dass niemand von denen so ein Solokünstler wurde. Die existieren aber auch noch irgendwie. Und dann gab es mal so eine Supergroup-Geschichte mit Backstreet, New Kids on the Block. NKOTB, BSB. Oh mein Gott. Also das war auch immer diese Abkürzung immer, ne? Mhm. Aber das fiel mir jetzt auch nur ein, weil ich fand halt Everybody als Song und als Video fielen da so ein bisschen raus aus dem. Nicht so generisch. Genau. Also ist glaube ich mit der erste Song, an den ich immer denke, wenn ich an die denke. Das stimmt. Aber ja, die anderen Sachen, die sind genau dieses Sterile, was wir vorhin angesprochen haben. So in weißen Klamotten irgendwo rumstehen und Balladen singen. Mit offenem Hemd. Ja, also ich glaube, der Höhepunkt dieser Sterilität kam mit einer unglaublichen, und zwar unglaublich im Sinne von furchtbar, Band namens O-Town. Erinnert ihr euch an die? Ja, die hatte ich total verdrängt, aber die ist mir dann jetzt beim Nachlesen wieder eingefallen. Aber Westlife war auch ziemlich generisch. Stimmt, ja. Das wirklich Schlimme an O-Town war aber, dass sie on camera bei MTV zusammengecastet wurden. Making the Band, ähnlich wie Popstars. Aber das war einfach furchtbar, weil diese Jungs, man hatte das Gefühl, die werden wirklich auf totale Stromlinienförmigkeit hingecastet mit... Dabei hatten die ja noch ein bisschen mehr Diversität als andere. Also ich meine, gut, Backstreet Boys hatten da mit, wie heißt er, AJ. Und Howie so ein bisschen Hispanic mit drin, aber die hier O-Town hatten halt einen Schwarzen und auch einen Hispanic Guy dabei. Also da, wo man natürlich auch wieder merkt, dieses Bauchkastensystem, so, den brauchen wir jetzt auch noch einen. Aber sonst ist Boybands so schon eine sehr weiße Sache, ne? Also es sei denn, man geht direkt in diese R&B-Richtung. Ja, es kommt darauf an, was man sozusagen dann als Boyband zielt oder so, weil es eben ja mit Boys to Men oder wie hießen die anderen? Blackstreet? Ja. No Diggity. No. Stimmt. Ja, aber gut, wenn wir über so sozusagen vier Jungs in irgendwie Hemden, zurückgegehrten Haaren sprechen, die irgendwie Formationen tanzen zu einem Pop-Song, also nicht zu einem Rap-Song oder R&B, dann ist es wirklich eine weiße Musikrichtung und das ist schon auffällig irgendwie. Ja, wobei es dann auch da mal wieder interessant wäre, wie gesagt, immer noch als zweiterfolgreichste Band nach Backstreet Boys werden die Jackson 5 gezählt. Ja, absolut. Und aber dann nochmal sich überlegen könnte, dass das halt irgendwie dann auch, wie viele Anleihen es sozusagen aus schwarzer Kultur so gibt. Absolut. Ich meine, das könnte man sich wahrscheinlich auch schon bei den Beatles fragen oder bei, weiß ich nicht. Da sowieso, aber also dieses Boygroup-Konzept, was dann sozusagen auch so erfolgreich weiterentwickelt wurde, das basiert schon einfach sehr stark auf diesem eher schwarzer Kultur mit Gospel, also diese Chöre singen, ne, so, also verschiedene Stimmen. Ja, oder halt so frühe Rock, Rock'n'Roll-Bands. Ja. Das ist ja irgendwie auch ganz schön also so Chuck Berry oder so. Mhm. Das ist ja so ein bisschen komisch Back to the Future, wo er dann das Lied spielt und dann ruft der Typ von der schwarzen Tanzgruppe seinen Cousin Chuck an und dann so, also als so, hätte er das von dem... It was a white guy after all. Right. Oder nicht. Ihr wolltet hier bestimmt nur... Entschuldigung, ich habe gerade nochmal geguckt. Und zwar unter dem Stichwort, also Jackson 5 fiel mir ein, Motown ist ja sozusagen das große Label. Mhm. Und es gibt durchaus Boybands, die Motown gebaut hat. Zum Beispiel die Four Tops Stimmt, oder die, ja, Temptations, The Commodores. Waren Temptations nicht Frauen? Nee. Oh. Ah, das habe ich jetzt verwechselt. Nee, oh Gott, das ist, ich habe ja schon verwechselt mit den Supremes, verwechselst du das? Ja, sorry. Oh, then the Spinners. Natürlich die Temptations, Entschuldigung. Die Isley Brothers, The Fantastic Four. Also es gibt da schon offensichtlich das Boyband-Rezept auch ist auch in der Motown-Welt angekommen. Ja, genau, das meinte ich ja auch. Ja, aber das Interessante ist ja auch bei diesen, speziell jetzt bei Backstreet Boys und NSYNC, die wurden ja, das fand ich dann so interessant, dass man selbst diesen Namen dann immer noch so parat hat, die wurden ja von diesem einen Typen zusammen gecastet, der irgendwie alle diese Bands irgendwie groß gemacht, ja, hat. Ja, dieser seltsame, oh mein Gott, ja, Lou Pearlman. Ich weiß nur, das war ein dicker, weißer Mann mit viel Geld und er hat dann da immer sein Geld reingepumpt und hat aber auch vor allem die Bands, die er dann unter Vertrag genommen hat, total abgezockt. Also die haben den alle irgendwann, genau, nach einer Zeit verklagt. Dann haben, ja, sich alle so emanzipiert. Aber er wurde im Mai 2008 zu einer langjährigen Haftstrafe wegen Betrugs verurteilt. Ach, hey, krass, siehst du? Huh, der Funk. Naja. Aber das fand ich ganz interessant nochmal so im Rückblick, dass alle irgendwie da auch erstmal so durch mussten, sozusagen sich von dem irgendwie zu lösen, um dann mal tatsächlich auch ein bisschen mehr Geld mit der Arbeit zu verdienen, die sie das da geleistet haben. Das ist wie bei Heidi Klum und den Topmodels. Wahrscheinlich, ja. Also wahrscheinlich ähnliches Prinzip am Ende. Aber der kam halt in diesen Interviews und TV-Shows, die es da teilweise gab, kam er immer erstmal so rüber wie, ich bin ja hier nur der nette Onkel, der da mal so ein bisschen sein Geld investiert, damit die auf die Füße kommen. So. Fun Fact, Lou Pearlman wurde in dem Hotel, wo er sich versteckte vor der Polizei, von einem deutschen Ehepaar erkannt. Okay. So viel zum Thema der deutsche Markt. Genau. Da hat es sich gerecht. Die Rache kam spät für Lou Pearlman, aber sie kam. Worüber ich gerne nochmal sprechen würde, ist dieses Ding mit der Projektionsfläche, weil ich das sehr interessant finde, diese Mischung aus einerseits die Songtexte, die klangen immer so lieblich und es ging ja immer fast immer irgendwie um Liebe und Girl und Hey. Und um You, also du konntest, ja, genau, schön reindenken so. Aber oft genug ließen die ja ganz viel Spielraum für, also irgendwie so Tonight und I don't know, solche, das ist ganz viel Spielraum für, nee, da kann jetzt sonst was passieren. Von Händchen halten bis was immer du willst, ja. Und dass ich mich so ein bisschen frage, inwieweit, was das sozusagen über Maskulinität und Heterosexualität aussagt, dass es sozusagen, ich weiß nicht, dass man das Gefühl hat, die ist so schräg oder so kaputt, dass man erstmal so einen Blaupausen-Schonraum braucht? Oder ist das vielleicht einfach nur... Ich weiß gar nicht, ob ich das so interpretieren würde. Ich würde einfach sagen, die bieten so viel Abstand an. Also es ist ja ein Unterschied, ob man irgendwie, keine Ahnung, 12 Jahre alt ist, vielleicht verknallt ist in einen Jungen in der Parallelklasse oder sonst wo und das dann aber in die Realität umsetzen soll. Also das ist ja verbunden mit einem unglaublichen Aufwand und Schweiß, Tränen und Angstausbrüchen und da ist es, glaube ich, leichter, sich auf jemanden zu konzentrieren, der total unerreichbar ist und all diese absolut. Im Prinzip Gefühle da abzuladen. Ja, ja, aber im Prinzip... Das wäre so meine Interpretation. Es geht gar nicht darum, sich sozusagen abzusichern vor dem tatsächlichen... von tatsächlicher Sexualität oder von dem tatsächlichen Akt, sondern von diesem sozialen Berg einer anderen Person zu sagen, ob das jetzt ein Junge oder ein Mädchen ist oder was auch immer, ich finde dich irgendwie gut. Also das weiß man ja selber überhaupt nicht, was das gerade mit einem macht, so. Ja, ich muss jetzt einfach nur dran denken, wie krass halt irgendwie immer so die, also man weiß halt einfach, die Erwartung an oder der Druck, der so auf jungen Mädchen lastet, ist einfach generell absolut, ja, hoch und schlimm und Pubertät ist hart und es gibt ja sozusagen so verschiedene Phasen oder so verschiedene Möglichkeiten. Das kann irgendwie so die Glorifizierung der besten Freundin sein. Man ordnet auch sowas wie jetzt irgendwie so das Pferdethema, also Pferdebücher und Pferdebegeisterung als eine sich ausprobieren von eine Leidenschaft empfinden für etwas, was sozusagen stark ist und groß und natürlich nicht sexualisiert, aber halt und irgendwie außer so eine bei Tina Belch. und sozusagen und wo man so einen Spielraum hat, so Leidenschaft zu erkunden, auch ohne dass man dafür geschämt wird. Und das ist ja ein ganz großes Thema für junge Mädchen irgendwie. Ja, wobei, also so in the bigger picture glaube ich schon, dass da immer noch Shame dabei ist. Also weil das ja dann, genau, dann ist das halt Mädchenmusik und dann sind die alle irgendwie komisch, weil die ja schreien und ne? Also ja, das wird schon alles als negativ eher abgetan. Da hat man ja, aber innerhalb der Community. Innerhalb der Community nicht. Definitiv. Und es ist auch gut, da so diesen Halt zu finden. Aber so im Großen und Ganzen, glaube ich, fällt das schon wieder in dieses Spektrum, das ist halt weiblich besetzt und damit eher negativ angesetzt, weil ja, die sind ja alle nicht rational und ne, das kann ja hier alles gar nicht funktionieren. So. Ja, und kann man denn nur sich in so einen sterilen Popstar, der nur Geld machen will und so. Auch ich glaube nicht mal so kapitalismuskritisch tatsächlich, sondern eher. Aber die Kapitalismuskritik wird doch gerne sozusagen herangezogen, wenn man sozusagen Leuten was ausreden will, was man blöd findet. Ja gut, das ist natürlich so. Der liebt dich gar nicht wirklich. Der will nur dein Geld. Ja. Ja, ach, keine Ahnung. Was ich ja jetzt im Nachhinein nochmal festgestellt habe, war auch so, es gab ja eigentlich bei fast jeder Band aber auch noch mindestens einen Fall, wo es dann krasse Drogenprobleme gab. Ich glaube, das war auch mal, wo dann auch so krass kollidiert ist mit eben genau dieser Projektionsflächenfantasie. So, dann hast du plötzlich festgestellt, so, oh, das ist ja doch ein Mensch, beziehungsweise dem geht's vielleicht auch mal schlecht oder festzustellen. Aber das gehört ja dann zur Folklore irgendwann. Also das war ja. Aber schon krass, ne? Dass das so eine Selbstverständlichkeit dann ist, so in diesem Business. Oder AJ war das. Größte, der so abgestürzt ist, dann Robbie und so weiter und so fort. Und das war ja noch so bis das, in Anführungszeichen, das letzte bisschen, ich sag's jetzt mal zynisch, Credibility, das es dann gab, im Sinne von das künstlerische Arbeiten oder diese Art des Tourens und auch interessanterweise werden. Ja auch dann bei den Typen, die sich dann eher so ein bisschen dieses Bad Boy-Image auch schon ein bisschen mit zugelegt hatten, ne? Also, ja, also es ist ja auch offen, wie viel davon Kalkül ist und auch echt, in Anführungszeichen, wie viel irgendwie gespielt. Wobei den dritten Entzug kann man dann, glaube ich, dann nicht mehr spielen. Nee. Aber das ist, also ich finde das interessant und das, finde ich, ist was neu dazu kam. Also diese, auch das öffentliche dazu stehen, dass es diese Themen gibt. Ich glaube, in den 60ern wäre das überhaupt kein Thema gewesen, wenn irgendwie so ein Monkeys-Mitglied mit einer Überdosis irgendwie zusammengebrochen wäre, dann hätte man ihm irgendwie eine bestimmte Storyline in die Bandbio geschrieben, aber das wäre nicht rausgekommen. Das kam dazu in den 90ern und es kam eben die sexuelle Diversität dazu. Also es durfte jemand auch offen schwul sein irgendwann. Aber es hat immer ein bisschen gebraucht. Also ich weiß, bei Caught in the Act war das dann irgendwann klar. Ja. Aber war es nicht sogar so, dass sie teilweise am Anfang noch irgendwie nicht sagen durften, wenn sie eine Freundin hatten? Mhm. Okay, ich gebe zu, das jetzt so ein bisschen Halbwissen, aber das waren immer so krasse Stories, die man sich erzählt hat. Ja, aber das ist ja eine andere, das ist ja sozusagen, dass eine Freundin haben, ist ja, damit wird der ja nicht mehr verfügbar für die. Eben, eigentlich waren die doch Mädels. Alle die ganze Zeit Single gefühlt. Und schwul sein bedeutet ja, aber der ist ja sowieso nicht an den Mädels interessiert. Also ich glaube, das war sozusagen das geringere Problem, Zweifelsfall. Tatsächlich. Weil dann waren sie ja für alle nicht verfügbar. Ja, dass es in den 90ern tatsächlich bald nicht mehr so ein Thema war, ja. Weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Also ich habe zumindest das Gefühl, am Anfang jeder Band war es nicht so, dass, also sollten die alle heterosexuell und möglichst Single sein. Das auf jeden Fall, genau. So in der Außenwahrnehmung. Ja, aber nochmal, wenn wir uns mal überlegen, das wäre in den 60ern hat irgendein Monkeys-Mitglied irgendwann gesagt, ich bin übrigens schwul, das wäre undenkbar gewesen. Ja, gut, ja. Also insofern hat sich da sozialer Wandel oder gesellschaftlicher Wandel auch abgebildet. Und die Frage ist ein bisschen, wie das heute wäre. Also wenn jetzt in so einer Band wie One Direction, also weil ich muss jetzt echt sagen, ich kenne mich überhaupt nicht aus, wenn da vielleicht tatsächlich jemand offen schwul ist. Aber ist da sozusagen eine Öffnung dieses Konzepts hin zu mehr Liberalität oder nicht? Das finde ich irgendwie interessant. Hm. Ja, gut, das stimmt schon. Aber ich glaube, geht es immer nur um die kleinen Mädchen, die egal wie irgendwie begeistert werden müssen. Ja, ich meine, letztendlich fiel mir jetzt gerade noch zu dem ganzen Drogenthema ein, ist es ja auch irgendwie klar, dass da so eine Anfälligkeit irgendwie auch gewissermaßen besteht bei dem Druck, der da irgendwie innerhalb dieser Industrie ist, aber auch in Möglichkeiten ab einer gewissen Zeit. Das genau, also nach dem Motto, das gehört dann zu den Partys dazu und der ganze Kram, aber auch wie ja einige, also auch viele ja echt so richtig früh auch selber schon da reingekommen sind. Ja. Also so ein Nick Carter, wie alt war der denn da, als er angefangen hat? 14 oder so. Also ich meine, wie krass ist das denn? Das ist auch Wahnsinn, wenn man, es gibt so eine Buzzfeed, die Top 25 der Boybands, naja klar. Da bin ich so die Bilder durchgescrollt und es war ein amerikanischer Artikel und deswegen kannte ich viele Bands nicht. Also ich glaube, da waren nochmal andere irgendwie bekannt, aber einige sahen so unfassbar jung aus und das ist ja auch, wenn man irgendwie Jonas Brothers heute gesehen hat, als sie anfingen, oder Justin Bieber, der keine Band ist, aber sondern ein Solo-Künstler. Aber na, und hat der Bieber nicht auch gerade Burnout oder sowas? Habe ich das nicht? Ja, das ist ja jetzt auch Burnout-Bieber. Ich meine, die Sache ist, wenn die erfolgreich sind, dann muss dann, ich meine, das geht denen ja dann auch nicht anders als jetzt Girlbands oder anderen Künstlern, aber wenn die erfolgreich sind, klar, dann und haben sie sicher auch einiges verdient, aber gerade so in der und man kann so sagen, naja gut, das hat sich dann vielleicht wenigstens für sie auch irgendwie rentiert, außer dem Fame und tolle Auftritte und weiß ich nicht. Ich nehme an, es gibt auch positive Seiten, aber ich denke, viele wurden da auch schon echt sehr verheizt. Also gerade so in dieser Phase Ende der 90er, wo die echt wie so alle naslang irgendwie die versucht haben, was Neues in der Retorte zu gießen. Ja, naja, und aber dann interessant, also das fand ich jetzt auch beim Recherchieren nochmal spannend zu gucken, eben, dass es dann doch einige von denen trotz zwischenzeitlicher Pausen und unterschiedlicher Länge oder auch mal wieder Besetzungsänderungen, aber dass dann doch einige von denen immer noch gibt. Also dann feiern die jetzt irgendwie 20- oder 25-jähriges Bandjubiläum und so Krams. Das ist schon irgendwie krass. Also die sind halt auch jetzt ein bisschen älter. Auf der anderen Seite, die Rolling Stones treten doch auch noch auf. Ja, das stimmt. Aber es ist doch spannend zu sehen, dass es in diesem Rock'n'Roll-Kontext irgendwie eine selbstverständlichere Sache ist, wo du halt denkst, bei Boyband, das ist so Pop, das ist kurzlebiger auf eine Art auch. Aber der Name sagt sie halt auch schon. Ja, genau, es ist eigentlich Manband jetzt. Ja. Suddenly Manband. Ja. Ja. Also, und wo ja auch viele, glaube ich, so wie Robbie jetzt zum Beispiel, diese, ich steige hier aus, ich mache jetzt mein Ding, eben genau deswegen ja auch forciert haben, so weil sie gemerkt haben, ich passe gar nicht mehr, ich möchte gar nicht mehr in dieses Projektionsflächending irgendwie reingepresst werden. Ich mache jetzt eine neue auf. Ja. Aber zumindest unter meinen Bedingungen. Also ich glaube, dass das schon dann, wenn das möglich ist für die meisten, Weg ist, okay, wir können jetzt anknüpfen an das, was da war, und dann ist aber auch zumindest eine gefühlte Weiterentwicklung da. Ich, wie gesagt, ich kenne die aktuellen Sachen von denen nicht. Aber weiß nicht, ich fand das auch lustig jetzt zu sehen, es gibt ja dann auch andere Weiterentwicklungen, wie dann haben die plötzlich irgendeine Fernsehshow, die von Nick Carter, oder eine von Nick Carter heißt House of Carters. Das fand ich sehr sehr kreativ, immerhin. Aber ja, in der Familie ist ja auch auffällig, dass da gab's doch noch den Bruder. Showfamilie ist, genau, der kleine Bruder wurde irgendwann auch in die Musikindustrie gedrängt gegangen ist er, ich weiß es nicht, auf jeden Fall war er dort und ist inzwischen tritt er auf mit so Trump-Endorsements. Ew. Jetzt aber auch schon nicht mehr, also jetzt hat er schon wieder, aber also das ist so ein bisschen Lindsay Lohan. Ich wollte gerade sagen, das ist so wie die Lohan-Familie. Ja, ach, genau. Krass. Genau. Ach, das ist eigentlich so, also eine traurige, tragische Geschichte. Ja, irgendwie schon. Damit können wir nicht enden. Nee, damit können wir nicht enden. Was ich glaube ich noch wichtig finde, ist auch nochmal klar zu machen, was für ein Korsett dann doch so eine Band ist. Ja. Und eben stärker als, und das ist dann eben der Unterschied zu den Stones, die nach 25 oder 55 Jahren. Die müssen dabei nicht so tanzen, also außer Mick Jagger natürlich ein bisschen. Ja, das erstens das nicht und zweitens haben sie theoretisch zumindest die Möglichkeit, in noch völlig andere musikalische Gefilde zu gehen, können ein Hip-Hop-Album machen oder was weiß ich. Und einfach, weil sie Musiker sind. Und das ist dieser Makel, dieser gefühlte Makel, der den Boybands sozusagen am Anfang überhaupt kein Makel ist, weil da, genau darum geht's. Sie sollen nicht noch eine Gitarre in der Hand halten, so im Zweifelsfall. Die sollen einfach gut aussehen und singen und tanzen. Aber das ist genau das, was sie eben dann nicht gut in Anführungszeichen altern lässt. Mhm. Es sei denn eben, man macht dann noch so einen Sonderweg wie Gary Barlow und fährt nach Vegas und macht irgendwie, ne, so die großen Zampanonen Cirque du Soleil mit einer Boyband, aber das seriously? Macht ja nur die wenigsten. Oh. Ja. Ich habe gerade so Bilder im Kopf. Okay. Es ist erstaunlich attraktiv. Ich kann es sehr empfehlen. Also wenn dann so ein Piano von der Decke kommt und ein Glitter fliegt, ist schon schön. Also gut, aber ich gehe auch zu Udo Jürgens. Ich ging in Anführungszeichen, nicht in Anführungszeichen, tatsächlich. Rest in peace, Udo. Oder Jürgen Bitte, Bockelmann. Der ist ja gerade erst 70 geworden, der lebt noch. Du bringst Udo heute Jürgens? Erstmal irgendwie alle um. Ach, Udo Jürgens. Oh, Entschuldigung, ich war bei Udo Lindenberg. Sorry. Mein Gehirn. Well. There's only one Udo for me. So. Okay, jetzt nicht streiten. Nein, nein. Jürgen Bockelmanns Geist wird auf die Erde zurückfahren und dich haunten dafür. Oje, oje. Jetzt kommt. Aber super, dass wir jetzt irgendwie von Boybands plötzlich bei Udo Jürgens genannt sind. Bis Lindenberg. Ja, ich musste jetzt gerade noch mal feststellen, dass oder nochmal drüber, als ich nochmal so drüber nachdachte, dass ich immer fand, dass ein großer Makel war, dass sie eben durch dieses Korsett, ich glaube, sie hätten teilweise noch mehr Erfolg haben können, wenn sie kreativer hätten sein dürfen. Das fand ich nämlich auch bei manchen Musikvideos von Take That zum Beispiel, wie wir es schon hatten, die, ja, es kommt einem einerseits irgendwie vielleicht sehr sexualisiert vor, aber es war teilweise auch einfach so ein bisschen ausgeflippt, so ein bisschen verrückt. Und ich empfinde auch die 90er halt noch stärker, oder war für mich ein Jahrzehnt des Videoclips. Musikfernsehen war einfach noch super zentral. Man hat auch noch nicht jetzt groß hier genapstert, wie man in den frühen 2000ern und dann später halt alles andere und iTunes und iPod und weiß ich nicht, sondern für mich war damals wirklich Musikvideos waren ein Weg der Musik des Musikkonsums. Ja. Aber weil ich auch generell sehr visuell bin, war das, habe ich das einfach immer wahnsinnig genossen und ich fand, da waren originelle Sachen dabei und für mich hat es immer eine Bedeutung gemacht, dass da noch dieser schauspielerische Aspekt dabei war. Und das hat für mich Bands wie Take That in den 90ern sehr stark und attraktiv gemacht. Wobei schauspielerischer Effekt ist jetzt wahrscheinlich bei sowas auch schon wieder ein Euphemismus, aber ja. Naja, ich meine einfach nur so ein bisschen in verschiedene Rollen schlüpfen. Ja, in Rollen schlüpfen, ob sie jetzt irgendwie mal tragisch gucken oder mal lächeln. Da war ja zum Beispiel also das Video von Babe von Take That ganz groß mit. Das hat mich ein bisschen damals berührt. Ja, ne, so er kommt dann zurück und dann ist. Ja, es war so kitschig, es war total. Jetzt ist klar, dass die Juliane wieder über irgendwas hin. Das war über echt irgendwas drüber ziehen, was mir mal was Mark bedeutet Owen hat. Mark Owen hatte einfach keinerlei schauspielerisches Talent, das muss ich echt sagen. Der sah nicht nur ein Leguan. Da magst du recht haben. Aber ich meine, mein Gott, wie alt waren wir damals? Da hat man und halt das doch, Lied schon, ich darf darüber gar nicht mehr nachdenken. Muss wir auch nicht. Denk über The Udo Little Jürgens Voice nach. Came out of the door. Udo Jürgens würde sagen, he has my eyes, he has my smile. Ich war noch niemals in New York. Ja, du kannst jetzt weiter von Pianos, die von der Decke fliegen. Aber ist Udo ja perfekt, das schließt jetzt quasi den Kreis wieder zu den Karaoke-Songs. Ja, stimmt. Aber heißt, Udo kann, es ist völlig klar, weil Udo hatte ungefähr 15 uneheliche Kinder in 30 Ländern. die sich alle um sein Erbe streiten derzeit. Ich bin gut informiert. Mhm. Insofern kann das Lied Babe nicht auf Gegenliebe bei mir, dem Udo Jürgens-Fan, stoßen. Aber das nur nochmal nachgeschoben. Gut, dass wir wenn die alle, wenn da alle die Babes angekommen wären, der Udo Jürgens hätte überhaupt, wäre überhaupt nicht mehr zum Arbeiten gekommen. Okay, Jule. Das ist auch eine Perspektive, ja. Aber kommen wir nochmal zurück zum Thema, beziehungsweise ich glaube, wir haben jetzt ziemlich viel, was es zum Thema zu sagen gibt, jetzt schon in die neue Folge gepackt. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Man könnte das noch sehr in die Tiefe ausführen. Mit Sicherheit. Aber wir wollen den Rahmen hier nicht sprengen. Ich habe gerade das Gefühl, man dazu gibt es bestimmt Doktorarbeiten. Das wäre auch mal geil. Ach, ja. Stimmt. Wenn ihr Doktorarbeiten zum Thema kennt, lasst uns die bitte zukommen. Weil so gerade die Bedeutung für die Fans und das ist schon, das finde ich ein spannendes Thema. Ja. Ja. Doch, das stimmt. Aber ja, gerade diese Darstellung von sexueller Orientierung, sexueller Identität und so weiter, ich glaube, das wäre eigentlich ein gutes Thema. Ja. Oder also, lasst euch inspirieren. Vielleicht wollt ihr auch gerade eine Bachelor-, Master- oder Doktorarbeit, sucht gerade ein Thema oder so. In, hier weiß habt ihr ich nicht, eins. Von Musikwissenschaft, Kulturwissenschaft, Soziologie. Also da ist, ich finde es sehr spannend. Ja. Ja, dann sagen mit wir. Mit akademischen Grüßen. Sagen wir jetzt wie immer danke fürs Zuhören. Es war uns eine Wonne. Es war sehr schön, mit euch darüber zu sprechen. Ich werde bestimmt noch mit einem Ohrwurm nach Hause gehen. Ich würde sagen, wir haben fast nicht gesungen. Das ist eigentlich ungewöhnlich. Das stimmt, das ist ein großer Skandal. Ja. Dabei sind Lucy und ich vorhin noch spontan in einen Ausbruch geraten von Tearing Up My Heart von NSYNC. Weil sie dachte, sie kennt das gar nicht. Aber stimmt gar nicht. Sie hat sofort mitsingen können. Ja. So. Ich dachte, ich kenne nur Bye, Bye, Bye. Ja, das stimmt. Ja. Was für ein schönes Schlusswort. Ja, hey, bleibt mir nichts weiter zu sagen. Bye, Bye, Bye und bis zum nächsten Mal. Tschüss.